1. Beginnen wir ohne damit, unselt zu empfehlen, oder benötigen wir etwa y and a loot empfehlungsbriefen uke oder von uke. 2. Selts side unser empfehlungsbrief, der in unser hersen geschrieben worden von allen Menschen erkannten gelesen werden kann. 3. Es ist offensichtlich, dass ein Brief von Christus side, der durch unseren Dienst entstanden ist und nicht mit Tint, sondern mit dem Geist des Lebendigen Gottes verfasst Word. 4. Dies gross Übersicht gegenüber Gott besitzen wir jedoch nicht aus eigener Kraft, sondern ausschließlich durch die Vermittlung von Christus. 5. Wir behaupten nicht, dass wir aus uns selbst heraus fähig wären, solche Gedanken zu fassen, viel mehr stammt unser gesamte Kompetenz von Gott. 6. Hat uns dazu befähigt, diener eins neuen Bund zu sein, der nicht auf dem geschriebenen Gesetz, sondern auf dem Geist basiert, denn der Buchstabe totet, aber der Geist macht lebendig. 7. Wenn bereits der Dienst, der den Tod bracht und in Stein gemeißelt war, ein solche Herrlichkeit bisas, dass die Israeliten Mos wegen sein strahlenden Angesichts nicht ansehen konnten, y viel mehr gilt das für die Gegenwart. 8. Wenn also der Verganglich Glanz auf dem Angesicht des Mos so beendruckend war, muss der Dienst des Geistes ein weitaus grossier Herrlichkeit besitzen. 9. Falls der Dienst, der zur Verteilung 40, bereits herrlich war, so Worde von dem Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, an Herrlichkeit bei weitem übertroffen. 10. Tatsächlich verblasst die einstige Herrlichkeit des alten Bunds vollständig angesichts der überwältigenden Pracht, die der neue Bund nun mit sich bringt. 11. Wenn das, was nur vorübergehend bestand hat, mit Herrlichkeit erschien, so Worde das bleibend in einer noch viel größeren Herrlichkeit erstrahlen. 12. Die wir nun ein solch fest Hoffnung auf dies bleibend Herrlichkeit haben, treten wir mit großer Offenheit und unerschütterlichem Freimut auf. 13. Wir handeln nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Touchverhalt, damit die Israeliten das und des Vergehenden Glanzes nicht sehen konnten. 14. Docker denken word verstockt, weshalb bis zum heutigen Tag dieselbe Hull über dem Verstandnis liegt, wenn aus den Schriften des alten Bunds vorgelesen word. 15. Bis heute liegt ein Deck über ihren Hasen, won immer die Gesetz des Mos vorgelesen werden, so dass ihnen die war Bedeutung verborgen bleibt. 16. Sobald sich jedoch jemand dem Herrn zu wendet, wird dies Verhallen deck weggenommen und die geistliche Wahrheit wird erkennbar. 17. Der Herr ist jedoch der Geist, und überall dort, wo der Geist des Herrn gegenwärtig ist, herrscht war Freiheit. 18. Wir all aber spiegeln mit unverhalltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden der Dirt schrittweise in sein Ebenbild verwandelt, was durch das Wirken des Herrn geschieht.